Fleiß unser Superstar. Du hast das wahre Zeug, hast das wahre Zeug zum untalentierten Arschkriecher. Oh, dein Kopf steckt tief in Polens Arsch. Doch das stört dich nicht. Nur du bist so verdammt unterhaltsam. Und dafür, ja, dafür, ja, dafür, dafür lieben wir dich. Nur noch ein paar Shows. Und dein Traum ist zum Greifen nah. Mal wieder ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die ganze Nation, es war dir faszinierend. Außer ich bin nach einem Monat nicht frustriert, wenn keiner mehr deine Lieder spielt. Ganz egal, was die anderen sagen, du bist und bleibst unser Superstar. Du hast das wahre Zeug, hast das wahre Zeug zum untalentierten Arschkriecher. Oh, dein Kopf steckt tief in Bohens Arsch. Doch das stört dich nicht. So verdammt unterhaltsam. Und dafür, ja, dafür, ja, dafür, dafür lieben wir dich. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel, wenn es wieder heißt: Deutschland sucht den Superstar. Ach, Mehl, schreib uns weg den Scheiß. Ganz egal, was die anderen sagen, du bist und bleibst unser Superstar. Du hast das wahre Zeug, hast das wahre Zeug zum untalentierten Arschkriecher. Oh, dein Kopf steht tief in Bohlens Arsch. Doch das stört dich nicht. Nur du bist so verdammt unterhaltsam. Und dafür, ja, dafür, ja, dafür, dafür lieben wir dich.